Alle 4 Jahre wuchs die Stadt um die Einwohnerzahl von Boston. Schon jetzt war sie die größte jüdische und die größte italienische Stadt der Welt. Weshalb ein Autor Manhattan liebevoll diese Hauptstadt für die halbe Welt nannte. Viele dieser Neubürger waren Contadini, arme Bauern aus Süditalien. Zwischen 1850 und 1910 stieg die Zahl der in der Stadt lebenden Italiener von 833 auf 500.000. Zahlreiche Amerikaner sahen in den großen Scharen, den dunklen Gesichtern und unbekannten Sprachen keine Anzeichen des Fortschritts, sondern der Anarchie. So zum Beispiel Henry Adams. Die Silhouette der Stadt wurde frenetisch, in ihrem Bemühen, etwas zu erklären, das den Sinn gänzlich überstieg. Die Energie, so schien es, war ihrer Frohen entwachsen und hatte ihre Freiheitserklärung geltend gemacht. Der Zylinder war explodiert und hatte große Massen von Stein und Dampf an den Himmel geschleudert. Die Stadt hatte die Miene und das Tempo der Hysterie, und ihre Einwohner schrien in allen Tonarten von der Wut bis zum Schrecken, dass die neuen Energien, koste was es wolle, gesteuert werden müssten. Ein Reisender auf der Heerstraße der Historie blickte vom Clubfenster auf den Tumult der Fifth Avenue und meinte, in Rom zu sein, unter Diokletian. Er sah die Anarchie und war sich des Zwanges bewusst. Er sann auf eine Lösung und blieb doch ohne einen Schimmer, woher der nächste Impuls kommen sollte oder wie er sich auswirken würde. Andere erkannten die Veränderungen als Gelegenheit zu Profit- und Machtausbau. So warf auch Tammany Hall, der all der nach Manhattan strömende Wohlstand Millionen in die Taschen spülte, ein Auge auf jene Einwanderer, die die U-Bahn-Tunnel freisprengten und in den Textilfabriken schufteten. Die Iren brauchten Leute, die mit den Sizilianern und Kalabriern umgehen und sie am Wahltag zur Urne bewegen konnten. Als Clubber Williams einen jungen Italiener sah, der auf einem Kahn souverän Befehle schrie, merkte er auf. Etwas in Petrosinos Gebaren sowie sein fester, ruhiger Blick gefielen dem Inspektor. Williams rief über die Wellen: »Wollen Sie nicht Polizist werden?« Petrosino beäugte den Inspektor, lenkte den Kahn ans Ufer, sprang heraus und ging auf Williams zu. Der sah augenblicklich, dass es ein Problem gab. Mit 1,60 Meter war der junge Italiener für die Polizei zu klein. Die Mindestgröße für Rekruten war 1,70. Doch der irische Cop hatte schon größere Hürden als ein paar fehlende Zentimeter überwunden und ließ umgehend seine Beziehungen spielen, um Petrosino einzustellen. Bald darauf, am 19. Oktober 1883, wurde der 23-Jährige als Polizist vereidigt. Für den ehemaligen Schuhputzer war das sein Hauptgewinn.